Der letzte Kuss. Ein Fall für Patrick Reich. Ein Krimi zum Deutschlernen von Volker Bohrbein, Christian Baumgarten und Thomas Ewald. Copyright Cornelsen Verlag Berlin, 2010. Vorwort. Philipp wird Zeuge eines brutalen Banküberfalls. Philipp glaubt, den Bankräuber zu kennen. Er fühlt sich von ihm beobachtet, verfolgt und bedroht. In München kommt es zu einem dramatischen Ereignis. Die Hauptpersonen der Geschichte sind Philipp Zufall. Kann er seine Liebe zu Ayşe geheim halten? Ayşe Öztürk. Klassenkameradin und Freundin von Philipp. Auf wen soll sie hören? Auf ihr Herz? Auf ihre Familie? Die Eltern von Ayşe. Sie wollen das Beste für ihre Tochter, aber... Richard Tauber. Kriminalhauptkommissar. Er leitet die Untersuchungen des Banküberfalls. Konstanze Reich, Sozialarbeiterin und Integrationsbeauftragte an der Willy-Brandt-Schule. Sie sucht in München nach dem Liebespaar. Patrick Reich, Ehemann von Konstanze und Privatdetektiv. Ein Bankräuber. Wer ist er? Orte der Handlung: Berlin und München. Zeit der Handlung: April bis Mai. Kapitel 1. Freitag, 30. April. Philipp geht gut gelaunt durch die Akazienstraße. Er hat die Kopfhörer seines MP3-Players aufgesetzt. Er hört seine Lieblingsmusik, Gangster-Rap von 50 Cent. Philipp will auf der Bank nachsehen, wie viel Geld er auf dem Konto hat. In seiner Freizeit trägt der 18-jährige Schüler Zeitungen und Prospekte aus. Er will kontrollieren, ob die Firma sein Geld überwiesen hat. Bald geht es auf Klassenfahrt. Hoffentlich wird seine Freundin Ayşe dabei sein. Das wäre toll. Er freut sich. Es ist ein schöner Frühlingstag. Fußgänger und Radfahrer genießen die Sonne. Schulkinder spielen mit einem Ball auf dem Bürgersteig. Es sind nur noch wenige Schritte bis zur Bankfiliale. Philipp setzt die Kopfhörer ab. In diesem Augenblick stürmt ein schwarz gekleideter, maskierter Mann aus der Bank. Er hat eine Pistole in der Hand. Er übersieht Philipp und stößt mit ihm zusammen. Philipp fällt hart auf den Rücken. Bei dem Zusammenprall ist die Gesichtsmaske des Mannes verrutscht. »Den kenne ich doch«, schießt es Philipp durch den Kopf. Mit weit aufgerissenen Augen starrt er den Mann an, der drohend vor ihm steht, die Pistole in der Hand. »Du hältst deine Schnauze, sonst lege ich dich um«, sagt der maskierte Mann mit leiser, eiskalter Stimme. Dann rennt er davon. Philipp steht langsam auf. Die Angst hat ihn gepackt. »Woher kenne ich den Typ bloß?«, fragt er sich. Er kommt nicht darauf. In der Bank liegt ein Mann am Boden. Er blutet stark aus der Brust. Ist er tot? Ein älterer Mann sitzt auf einem Stuhl. Er sieht aus wie ein Häufchen Elend. Er ringt nach Luft. Niemand hilft ihm. Eine Frau hält sich am Bankschalter fest. Sie schüttelt ununterbrochen ihren Kopf. Sie schreit plötzlich. Ihr kleiner Hund hat sich von der Leine gerissen. Er bellt und läuft zwischen den Menschen hin und her. Bankmitarbeiter bewegen sich nicht von der Stelle. Auch sie stehen unter Schock. Philipp ist entsetzt. Jetzt begreift er, was passiert ist. Endlich hört er die Polizeisirenen. Die Kopfhörer hängen ihm lose um den Hals. Daraus kommt immer noch die Musik von 50 Cent. Sie handelt von Bandenkriegen in Brooklyn. Drei Polizeiautos halten vor der Bank. Mehrere Polizisten steigen aus. Einer von ihnen trägt keine Uniform. Er geht in die Bank. Mein Name ist Richard Tauber. Ich bin Kriminalhauptkommissar und ich leite die Ermittlungen in diesem Fall. Ich muss Sie alle befragen. Bitte beschreiben Sie mir genau, was passiert ist. Er geht zu einem der Bankangestellten. Gibt es hier einen Raum, in dem ich einzeln mit allen sprechen kann? Ja, dort drüben, antwortet der junge Mann und zeigt mit dem Arm nach rechts auf eine geschlossene Tür. Woher nur kenne ich den Täter? Fragt sich Philipp. Kapitel 2. Mittwoch, 5. Mai. Die Zeit ist um. Bitte legen Sie Ihre Arbeit an den Rand des Tisches. Vergessen Sie nicht, Ihren Namen und Ihre Klasse auf das Deckblatt zu schreiben, sagt Oberstudienrat Dr. Josef Krämer in strengem Ton zu den Schülern. Schnell schreibt Aische noch den letzten Satz. Verlassen Sie jetzt alle den Raum. 32 Schüler und Schülerinnen der Abschlussklassen des beruflichen Gymnasiums für Gesundheit gehen hinaus. Unten an der Ecke zur Turnhalle wartet Philipp auf Aische. Er nimmt sie in seine Arme. Seit ein paar Monaten sind beide ein Paar. Philipp hat Aische in der Theater-AG zum ersten Mal gesehen. In den Proben sind sie sich näher gekommen. Ungleicher könnte ein Paar nicht aussehen. Aische ist zierlich. Ihre langen, schwarzen Haare passen zu ihrer bevorzugten Farbe der Kleidung, schwarz. Sie trägt mit Vorliebe Jeans und modische Schuhe. Eine weiße Bluse bildet einen lebhaften Kontrast zu ihren Wimpern und dunkelbraunen Augen. Silberne Armreife unterstreichen ihre schmalen Hände. Aische wirkt größer, als sie ist, 1,67 Meter. Ihre sanfte Stimme hat Philipp fasziniert. Philipp ist größer als seine Freundin, 1,85 Meter. Seine blonden Haare fallen auf breite Schultern. Ihm ist anzusehen, dass er intensiv Sport treibt. Im rechten Ohr trägt er einen kleinen goldenen Ring. Aische liebt die Augenfarbe ihres Freundes, ein strahlendes Blau. Wie fandest du die Klausur? Fragt Philipp. Ich konnte mit der letzten Frage zur Liebe zwischen Romeo und Julia wenig anfangen. Aische lacht. Ach, das war doch einfach. Ich hätte noch viel mehr schreiben können. Findest du nicht auch, dass wir Ähnlichkeiten mit Romeo und Julia haben? Philipp ist nachdenklich geworden. Hoffentlich nicht. Wir wollen noch lange leben und vor allem zusammenbleiben. Zärtlich sieht Philipp Aische an. Sie drückt seine Hand. Sanft, ganz sanft. Eigentlich trennen Philipp und Aische Welten. Aische und ihr 2 Jahre jüngerer Bruder Mehmet sind in Deutschland geboren. Der Vater arbeitet als Busfahrer bei der BVG und kennt durch seine Tätigkeit Berlin besser als viele Berliner. Die Mutter hat vor 2 Jahren eine kleine Änderungsschneiderei in einer Nebenstraße der Bergmannstraße eröffnet, nicht weit von ihrer Wohnung. So kann sie Familie und Arbeit miteinander vereinen. Die Eltern haben hart gearbeitet, um so weit zu kommen. Sie haben sich dem deutschen Alltag angepasst und leben gleichzeitig in ihrer türkischen Welt. In der Familie wird Türkisch gesprochen. Es gelten türkische Traditionen und Werte. Die Eltern von Aische wissen nicht, dass ihre Tochter mit einem deutschen Jungen geht. Sie haben andere Pläne für ihre Tochter. Sie sehen ihre Zukunft an der Seite eines türkischen Ehemanns. Noch halten Philipp und Aische ihre Beziehung geheim. Manchmal hat Aische deshalb ein schlechtes Gewissen ihrer Familie gegenüber. Philipps Vater ist Chefarzt einer Privatklinik. Seine Mutter ist nicht berufstätig. Die Familie wohnt in einem großen Haus in der Nähe des Schöneberger Rathauses. Philipp ist Einzelkind. Kapitel 3. Mittwoch, 5. Mai, am frühen Nachmittag. Du, ich freue mich auf unsere Klassenfahrt nach München. Bald haben wir einige Tage Zeit für uns. Aische, hast du mit deinen Eltern gesprochen? Meine Eltern wollen nicht, dass ich an der Klassenfahrt teilnehme. Warum nicht? Fragt Philipp. Er ist enttäuscht. Meine Eltern haben Angst um mich. Sie wollen nur mein Bestes. Aische hat Tränen in den Augen. Rede nochmal mit ihnen, sagt Philipp. Das hat keinen Sinn. Ich kann reden, so viel ich will, aber sie hören nicht auf mich. Beide schweigen. Ich habe eine Idee, sagt Philipp. Welche? Die Sozialarbeiterin der Schule, Konstanze Reich, begleitet die Klassenfahrt. Sie kann mit deinen Eltern sprechen. Das ist eine gute Idee. Ich werde morgen in der großen Pause mit ihr darüber reden. Lass uns jetzt einen Kaffee trinken. Ich bin von der Klausur noch völlig genervt, schlägt Philipp vor. Aische schaut auf ihre Uhr. Tut mir leid, das geht nicht. Meine Eltern wissen, dass ich jetzt Schulschluss habe. Schade. Dann begleite ich dich bis zum Bus. Hand in Hand gehen sie zur Haltestelle. Freitag, 7. Mai. Es klingelt an der Wohnungstür. Aische öffnet. Konstanze Reich tritt ein und begrüßt die Eltern auf Türkisch. Die Eltern sind angenehm überrascht. Das Eis ist gebrochen. Der Türkischkurs an der Volkshochschule hat sich gelohnt, denkt Konstanze. Konstanze nimmt im Wohnzimmer Platz. Sie blickt um sich. An den Wänden hängen bunte Bilder von türkischen Landschaften. Auf der dunkelroten Couch sind mehrere Kopfkissen. Im Fernsehen läuft ein türkischer Heimatfilm. Herr Öztürk stellt den Ton leiser. Frau Öztürk serviert heißen Tee in Gläsern. Es ist wichtig, dass Ihre Tochter an der Klassenfahrt nach München Ende Mai teilnimmt. Unter anderem ist ein Besuch der Aufführung Romeo und Julia am Residenztheater geplant. Die Schüler haben die Möglichkeit, mit dem Dramaturgen, dem Regisseur und den Schauspielern über das Stück zu sprechen. Ihre Tochter hat Deutsch als Leistungsfach und wird in der mündlichen Prüfung über das Theater befragt. Möchten Sie noch ein Glas Tee? Fragt die Mutter. Gerne, er schmeckt sehr gut. Unsere Tochter ist noch nie alleine weg gewesen. Es kann so viel passieren. Ich möchte nicht, dass Aische bei der Verwandtschaft... Der Vater sucht nach Worten. Dass die Verwandtschaft schlecht von Aische redet. Sorgenvoll sieht er Frau Reich an. Ich verstehe Sie, Herr Öztürk. Ich kann Sie beruhigen. Sie können sicher sein, dass Ihre Tochter bei mir in guten Händen ist. Außerdem fahren Ihr Deutschlehrer und Ihre Biologielehrerin mit nach München. Frau Reich, ich vertraue Ihnen Aische, unsere Tochter, an. Bitte enttäuschen Sie mein Vertrauen nicht. Der Vater sagt nichts mehr. Er steht auf. Ich muss jetzt gehen. Meine Schicht fängt bald an. Auf Wiedersehen. Auch Konstanze steht auf und gibt ihm die Hand. Die Mutter bringt Konstanze zur Tür. Aische ist glücklich. Zufrieden geht sie in ihr Zimmer. Sie schickt Philipp eine SMS. Kapitel 4. Mittwoch, 12. Mai, am Nachmittag. Philipp betritt das Café Einstein. Er geht auf den Tisch zu, an dem seine Schulkameraden Daniel, Christoph und Tobias sitzen. Hallo, begrüßt Philipp seine Freunde. Ich hoffe, ihr habt nicht zu lange auf mich gewartet. Überhaupt nicht. Wir sind auch eben erst angekommen, antwortet Tobias mit einem Blick auf seine beiden Klassenkameraden. Was darf ich Ihnen bringen? Der Kellner nimmt die Bestellung auf. 2 Cola, einen Orangensaft und ein Tonic Water. Warten wir noch auf Nadine? Fragt Tobias. Nein, sie kommt nicht. Sie hat mal wieder Stress mit ihrem Freund. Eine Geschichte ohne Ende. Kommen wir sofort zur Sache, sagt Daniel. Wann und wo findet unsere Fete zum Schulabschluss statt? Es soll eine tolle Party werden. Wer weiß, wann wir uns je alle wiedersehen. Lasst uns mit der Planung beginnen. Nach 90 Minuten sind alle wichtigen Fragen geklärt. Philipp verteilt die Aufgaben für die Vorbereitung des Festes. Nochmal dasselbe? Fragt der Kellner. Ja. Für mich nicht, antwortet Christoph. Er schaut auf seine Uhr. Unruhig bewegt er sich seit mehreren Minuten auf seinem Stuhl hin und her. Eine wichtige Frage ist doch noch offen. Wen von unseren Lehrerinnen und Lehrern laden wir ein? Tobias schaut seine Schulkameraden an. Können wir ein anderes Mal darüber sprechen? Ich habe noch eine Verabredung. Ich müsste schon längst weg sein. Christoph zieht seine Jacke an. Die anderen grinsen. Geh schon, wir wollen deinem Glück nicht im Wege stehen, ermuntert Tobias seinen Klassenkameraden. Christoph legt Geld auf den Tisch und verabschiedet sich schnell. Der hat es aber eilig, sagt Daniel. Naja, er ist frisch verliebt. Übrigens, Philipp, wie geht es deiner Freundin? Kapitel 5. Mittwoch, 12. Mai, am Nachmittag. Daniel macht eine kleine Pause, um sich Aufmerksamkeit zu verschaffen. Philipp, in der letzten Zeit habe ich dich oft mit Aische zusammen gesehen. Läuft was zwischen euch? Philipp wird rot. Er weiß nicht, was er sagen soll. Er hatte bis jetzt geglaubt, dass niemand über seine Beziehung zu Aische Bescheid wusste. Aber warum weiter Versteck spielen? Warum seine Liebe verheimlichen? Daniel hustet. Neugierig sieht er seinen Freund Philipp an. Philipp antwortet nicht. Er sieht aus dem Fenster. Menschen gehen vorbei. Touristen bleiben am Eingang vor dem Café stehen. Sie lesen die Speisekarte. Der Blick von Philipp fällt auf einen Mann. Philipp erschrickt. Bilder vom Tag des Bankraubes am 30. April ziehen wie in Zeitlupe an ihm vorbei. Plötzlich ist wieder der maskierte Mann mit der Pistole in der Hand vor seinen Augen. Dieser Anblick ist im Kopf von Philipp wie festgebrannt. Du hältst die Schnauze, sonst lege ich dich um. Philipp erwacht wie aus einem tiefen Traum. Er lässt sein Glas fallen. Mit einem lauten Krach zerspringt das Glas auf dem Boden. Was ist mit dir los? Fragt Daniel. Du bist weiß wie die Wand. Ich habe ihn gesehen, antwortet Philipp mit leiser und zitternder Stimme. Wen? Den Bankräuber. Wen? Den Bankräuber, wiederholt Philipp. Wo? Vor dem Eingang zum Café. Vor dem Eingang steht niemand. Philipp, du siehst Gespenster. Daniel und Tobias versuchen, ihren Freund Philipp zu beruhigen. Philipp weiß, dass er sich nicht irrt. Immer wieder denkt er darüber nach, an wen ihn der Bankräuber erinnert. Er hat ihn schon einmal gesehen und gehört, wenn nicht sogar mehrere Male. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich das Puzzle in seinem Kopf zusammensetzt und ein Bild ergibt. Der Bankräuber weiß das auch. Angst steigt wieder in Philipp hoch. Die Klassenkameraden verabschieden sich. Jeder geht seinen eigenen Weg nach Hause. Auch Philipp. Er fühlt sich beobachtet. Kapitel 6. Mittwoch, 12. Mai am Nachmittag. Hat Daniel recht? Sehe ich wirklich Gespenster? Philipp versucht, sich zu beruhigen, während er zu dem mit Aische verabredeten Treffpunkt geht. Ich habe den Bankräuber doch gesehen. Wenn ich mich nur daran erinnern könnte, wer der Kerl ist. Ich habe ihn schon früher gesehen. Ich kenne ihn. Philipp bleibt stehen und atmet tief durch. Er möchte Aische gerne eine Kleinigkeit mitbringen. Auf der anderen Straßenseite ist ein Geschäft, wo es Bücher, Zeitschriften, Süßigkeiten und Geschenkartikel gibt. Der Gedanke an seine Freundin vertreibt für einige Augenblicke die Angst. Der Verkehr ist stärker geworden. Philipp verlässt den Bürgersteig und geht auf die Straße. Ein schwarzer Wagen rast direkt auf ihn zu. Philipp reagiert blitzschnell. Er springt zurück. Der Wagen rast an ihm vorbei. Philipp will sich die Nummer merken, doch es ist zu spät. Ein Fußgänger kommt auf ihn zu. Ist Ihnen etwas passiert? Nein, nein, antwortet Philipp. Es ist nur der Schreck. Der Fußgänger schüttelt mit dem Kopf. Der Fahrer war bestimmt besoffen. Sie haben toll reagiert. Alle Achtung. Kennen Sie den Fahrer? Fragt Philipp. Nein, aber das Auto habe ich schon gesehen. Das steht hier oft in der Gegend. So eine Luxuskarosse fällt auf. Ich stehe Ihnen als Zeuge zur Verfügung, wenn Sie zur Polizei gehen. Hier ist meine Visitenkarte. Na also, denkt Philipp. Jetzt kommen wir der Sache näher. Der Bankräuber muss hier in der Nähe wohnen. Philipp bedankt sich bei dem Passanten und geht mit festen Schritten über die Straße. Das bunte Schaufenster des kleinen Geschäfts wirkt einladend. Drinnen herrscht eine angenehme Atmosphäre. Es riecht nach Süßigkeiten und Kaffee. Philipp kauft für Aische eine kleine Packung Pralinen und verlässt den Laden. Kapitel 7. Mittwoch, 12. Mai, am späten Nachmittag. Philipp erzählt Aische, was ihm auf der Straße passiert ist. Sie entschließen sich, zur Polizei zu gehen. Ein junger Polizeibeamter nimmt Philipps Personalien auf. Der Polizeibeamte macht sich Notizen über den Vorfall. Gab es Zeugen? Ja. Philipp überreicht die Visitenkarte des Fußgängers. Gut, den werde ich später befragen. Herr... Der junge Polizist schaut in seine Notizen. Herr Zufall. Sie haben den Verdacht geäußert, dass der bisher noch unbekannte Autofahrer oder die unbekannte Autofahrerin Sie mit Absicht umfahren, ja tödlich verletzen wollte. Können Sie Ihren Verdacht begründen? Oder kann es sich wirklich nur um einen, entschuldigen Sie, Zufall handeln? Ein betrunkener Autofahrer? Zufall. Zufall, sagt Philipp. Natürlich. Alles ist möglich. Aber hören Sie, im April wurde ich Zeuge eines Banküberfalls. Der Bankräuber hat gedroht, mich zu töten. Er muss mich kennen, beziehungsweise ich ihn. Seit dem 30. April fühle ich mich beobachtet. Und dann heute dieser Zwischenfall. Das nächste Mal hat er vielleicht mehr Glück. Bitte, unternehmen Sie etwas. Der junge Polizist guckt Philipp noch immer ungläubig an. Glauben Sie mir, wir tun, was wir können. Wir suchen zuerst die Person, die es angeblich auf Sie abgesehen hat. Haben wir den Halter des Wagens, ist das Problem vielleicht gelöst. Es dürfte nach Ihrer Beschreibung und nach der Beschreibung durch den Zeugen nicht allzu schwer sein, das Auto zu finden. Im Moment können wir nicht mehr tun, leider. Wir melden uns bei Ihnen, wenn wir mehr wissen. Wir rufen Sie an. Nachdem Philipp das Protokoll unterschrieben hat, verlässt er mit Aisha das Kommissariat. Sie sind enttäuscht. Sie hatten mehr Hilfe erwartet. Ach, das hätte ich fast vergessen. Das ist für dich, meine Liebe. Erst gibt Philipp seiner Freundin einen Kuss, dann die Pralinen. Kapitel 8. Dienstag, 18. Mai. Es ist ein warmer, sonniger Frühlingstag. Die Mittagssonne zeigt sich von ihrer besten Seite. Aisha und Philipp gehen Hand in Hand spazieren. Der Deutschlehrer ist krank geworden. Eine Vertretung gab es nicht. Und so endete der Unterricht 2 Stunden früher als geplant. Für Aisha und Philipp 2 gewonnene Stunden, die sie voll auskosten. Sie haben sich so viel zu sagen. Sie wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Sie genießen das Zusammensein, die Maisonne, den Tiergarten. Sie sind nicht allein an diesem herrlichen Tag. Sie begegnen anderen Spaziergängern, Liebespaaren, Radfahrern und von der Leine gelassenen Hunden. Hundebesitzer rufen ihre Hunde zurück, die widerwillig gehorchen und nur langsam zurückkommen. Vögel singen. Büroangestellte verbringen ihre Mittagspause im Park. Sie essen ihre mitgebrachten Brote und unterhalten sich mit Kollegen. Sie lachen. Aisha und Philipp setzen sich auf eine Bank. »Kennst du München?«, fragt sie. »Ja, ich bin schon mehrere Male da gewesen«, sagt Philipp. Ein Onkel wohnt in der Nähe des Olympiastadions. Er besitzt in einem ehemaligen Fabrikgebäude im obersten Stockwerk ein Loft. Er hat einen herrlichen Blick über die Stadt. Aber was erzähle ich dir? Wir werden ihn besuchen. Philipp macht eine kleine Pause. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf die gemeinsame Zeit mit dir freue. Ich mich auch, Philipp. Mit dir bin ich glücklich. Bald haben wir unser Abitur in der Tasche. Uns gehört die Zukunft. Sie küssen sich. Ein schwarz gekleideter Mann geht langsam auf die Bank zu. Er lächelt Philipp an und geht weiter. Philipp fängt an zu zittern. Sein Gesicht wird weiß. Er friert trotz der Wärme. Was ist los mit dir? Fragt seine Freundin erschrocken. Sie nimmt ihn in ihre Arme. Halt die Schnauze, sonst lege ich dich um, hat der Bankräuber zu mir gesagt. Aisha, ich glaube, nein, ich bin sicher, dass der Verbrecher mich zum Schweigen bringen will. Er denkt, dass ich ihn kenne. Ich fühle mich beobachtet. Ich habe Angst. Auch um dich. Ich will dich nicht in Gefahr bringen. Das Reden tut ihm gut. Nach und nach beruhigt sich Philipp. Sie stehen auf und setzen ihren Spaziergang fort. Gemeinsam stehen wir das durch, sagen beide zur gleichen Zeit. Wind kommt auf. Die Sonne verschwindet hinter dunklen Wolken. Es beginnt zu regnen. Kapitel 9. Dienstag, 25. Mai. Endlich ist es soweit. Die Schüler der beiden Klassen stehen am Bahngleis. Auf Gleis 1 fährt ein in wenigen Minuten der ICE nach München. Planmäßige Ankunft 8.48 Uhr, planmäßige Abfahrt 8.58 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt des Zuges. Wir wünschen allen Reisenden eine gute Fahrt mit der Deutschen Bahn. Auf dem Berliner Hauptbahnhof herrscht Hochbetrieb. Die Geschäfte sind voll. Musik und Ansagen des Personals sind überall zu hören. Es ist laut. Viele Menschen warten auf Züge, andere eilen zu den Ausgängen. Philipp und Aisha stehen nebeneinander direkt an den Gleisen. Die Schüler unterhalten sich, machen Scherze und lachen. Philipp ist zufrieden. Aisha und er werden in München endlich Zeit füreinander haben. Da kommt der Zug, ruft Aisha freudig. Philipp lächelt. Dann kann es ja losgehen. Er bückt sich, um seine Reisetasche aufzunehmen. Als er sich wieder aufrichten will, spürt er plötzlich einen heftigen Stoß in den Rücken. Er fällt nach vorne. Sein Herz schlägt wild. Er will sich irgendwo festhalten, aber der Stoß war zu stark. Seine Hände greifen ins Leere. Im letzten Moment wird er festgehalten. Daniel hat seinen Arm gepackt und ihn zurückgerissen. Eine Sekunde später ist der Zug da. »Was machst du denn für Sachen?«, fragt Daniel seinen Freund. Philipp ist noch ganz erschrocken und weiß im Gesicht. »Ich glaube, mich hat jemand gestoßen«, stammelt er. Daniel und Aisha gucken sich um. »In diesem Gewühl kann das jeder gewesen sein«, sagt Daniel. »Lasst uns einsteigen.« Als Philipp endlich neben Aisha sitzt und ihre sanfte Stimme hört, beruhigt er sich allmählich. Er denkt nach. Wurde er gestoßen? War es der Bankräuber? Oder hat ihn nur jemand ohne Absicht angerempelt? Philipp beschließt, mit Constanze Reich über alles zu reden. Ihr Mann ist Privatdetektiv. Er weiß vielleicht, was in solchen Situationen zu tun ist. Es wird ein langes Gespräch im ICE von Berlin nach München. Kapitel 10. Freitag, 28. Mai, am Abend vor der Heimfahrt. Die Schüler haben die Klassenfahrt genossen. München gefällt ihnen. Die Aufführung von Romeo und Julia hat alle beeindruckt. Aisha hat einen neuen Berufswunsch: Schauspielerin. Die Schüler sitzen mit der Sozialarbeiterin Constanze Reich und dem Oberstudienrat Dr. Josef Krämer im Aufenthaltsraum des Jugendhotels. Seine Kollegin, die Biologielehrerin, ist bereits ins Bett gegangen. Sie hat starke Kopfschmerzen. Die Schüler erzählen von ihrem Besuch im Hofbräuhaus. »Es waren viele Japaner da. Wir haben mit ihnen gesungen. Wir kannten den Text des Liedes »In München steht ein Hofbräuhaus« nur zur Hälfte. Die Japaner haben das Lied auswendig gesungen. Constanze, wir haben jeder 2 Liter Bier, also 2 Maß, getrunken.« Einige Schüler zeigen Constanze die gekauften Bierkrüge. »Wir haben ihnen einen Bierkrug mitgebracht.« Daniel überreicht Constanze 1 Maß. Constanze lacht und sagt, »Ich schaffe es nicht, 1 Liter Bier zu trinken. Mein Mann Patrick vielleicht.« Constanze schaut auf ihre Uhr. Mitternacht ist vorüber. Alle Schüler sollten um 23 Uhr im Hotel sein. »Wo sind Aisha und Philipp?«, fragt Constanze. Einige Schüler gucken zu Boden oder pfeifen in die Luft. Andere kichern. »Vielleicht wollen sie endlich mal allein sein. Sie sehen sich ja sonst nur in der Schule«, sagt Daniel. Constanze wird ernst. »Daniel, was meinst du mit endlich mal allein sein? Du willst doch nicht etwa sagen, dass...« »Genau das will ich sagen. Falls sie es noch nicht bemerkt haben, die beiden lieben sich.« Constanze ist besorgt. »Wo sind Aisha und Philipp? Wer weiß, wo sie sind? Ich mache mir Sorgen. Vielleicht ist ihnen etwas passiert.« Ihre Stimme wird immer lauter. »Wo sind die beiden? Heraus mit der Sprache!« Constanze sieht jeden Schüler einzeln an. Es ist still geworden im Aufenthaltsraum des Jugendhotels. »Daniel, du bist Philipps bester Freund. Wohin ist er mit Aisha gegangen?« Daniel schweigt. »Sag endlich, was du weißt!« sagt Constanze energisch. »Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass er Freunde oder Verwandte besuchen wollte. Genaues kann ich Ihnen aber nicht sagen.« »Gib mir die Handynummern von Philipp und Aisha.« Constanze ruft beide Nummern an. Sie sind nicht zu erreichen. Constanze wird nervös. Sie denkt an das Versprechen, das sie Aishas Eltern gegeben hat. Ihr fällt das Gespräch mit Philipp im Zug ein. »Der Bankräuber«, schießt es ihr durch den Kopf. Hektisch ruft sie ihren Mann an. Kapitel 11. In der Nacht zum Samstag, 29. Mai. »Hilfe! Hilfe! Hört uns denn niemand? Hilfe!« »Hörst du was, Aisha? Hör genau hin.« Philipp und Aisha halten ihr Ohr an die Wand. Sie wagen kaum zu atmen, um jedes Geräusch hören zu können. Niemand antwortet. Sie schlagen an die Wand. Nichts passiert. Stille. Sie haben keine Kraft mehr. Es ist dunkel. Ihr letztes Streichholz ist verglüht. Das Display des Handys ist erloschen. »Philipp, niemand weiß, wo wir sind. Niemand kann uns helfen. Ich habe solche Angst. Und dann diese unheimlichen Geräusche. Was hat das zu bedeuten? Der Albtraum hat bald ein Ende. Aisha, glaub mir. Ich bin bei dir. Wir haben uns. Philipp macht sich und Aisha Mut. Sie drückt ihren Kopf ganz fest an die Brust von Philipp. Aisha, ich habe Hunger. Hast du etwas zu essen? Aisha tastet in ihrer Tasche. Sie findet ein paar Pralinen. Sie sucht Philipps Hand. Hier, die Packung ist noch halb voll. Es war dein Geschenk, vielleicht dein letztes. Aisha beginnt zu weinen, erst leise und dann immer heftiger und lauter. Philipp nimmt seine Freundin in die Arme. Aisha, meine Liebe, nein, das sind wirklich nicht die letzten Pralinen, die ich dir geschenkt habe. Wenn wir wieder frei sind, kaufe ich dir die beste Schokolade der Welt. Du bekommst alles, was du willst. Aisha, ich liebe dich. Ist noch Wasser da? Fragt Aisha. Ich habe Durst. Mein Mund und mein Hals sind so trocken. Nein, leider nein. Die Stimme von Philipp ist leiser geworden. Sie legen sich auf den Boden. Sie trösten sich gegenseitig. Ein furchtbarer Verdacht steigt in Philipp hoch. Hat ihm der Bankräuber eine Falle gestellt? Diesen Gedanken behält er für sich. Er will Aisha damit nicht belasten. Philipp und Aisha kämpfen gegen Müdigkeit und aufkommende Panik. Sie haben das Zeitgefühl verloren. Sie wissen nicht mehr, ob sie wach sind oder träumen. Eng umschlungen liegen sie auf dem Boden ihres Gefängnisses und schlafen. Kapitel 12. Samstag, 29. Mai, am frühen Morgen. Plötzlich setzt sich der Fahrstuhl mit Krach in Bewegung und das Licht geht an. Philipp und Aisha wissen für kurze Zeit nicht, wo sie sich befinden. Sie stehen auf. Philipp befürchtet das Schlimmste. Von dieser Situation hat er geträumt. Er hat Angst, große Angst. Der Fahrstuhl kommt zum Stehen. Philipp gibt Aisha einen letzten Kuss, drückt sie fest an sich und schließt seine Augen. Langsam öffnet sich die Fahrstuhltür. Endlich, hört er eine Stimme sagen. Endlich treffe ich dich. Ich hatte gestern mit dir gerechnet. Oh, Sie müssen Aisha sein. Ungläubig öffnet Philipp die Augen. Vor ihm steht sein Onkel. Gehen wir in die Wohnung. Ein heißer Kaffee tut euch bestimmt gut. Wenige Minuten später klingelt es. Konstanze Reich und Dr. Josef Krämer stehen vor der Wohnungstür. Erleichtert nimmt Konstanze Aisha in ihre Arme. Mit Hilfe von Patrick hat Konstanze die Adresse von Philipps Onkel erfahren. Daniel hat den entscheidenden Hinweis gegeben. Gott sei Dank ist alles gut gegangen, sagt Konstanze. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Aber ehrlich gesagt, auf die Aufregung hätte ich gerne verzichtet. So, jetzt müssen wir zurück ins Jugendhotel. In 3 Stunden geht unser Zug zurück nach Berlin. Die Verabschiedung ist kurz und herzlich. Philipp verspricht seinem Onkel, ihn bald zu besuchen. Mit Aisha. Ohne Fahrstuhl. Bevor sie die Wohnung verlassen, zieht Philipp das Ladegerät seines Handys aus der Steckdose. Er hört die eingegangenen Anrufe ab. Hier Kriminalhauptkommissar Richard Tauber vom Kommissariat 5 in Berlin-Schöneberg. Es geht um Ihre Anzeige vom 12. Mai gegen den unbekannten Autofahrer. Bitte kommen Sie so bald wie möglich in unsere Polizeidienststelle. Wir haben noch einige Fragen an Sie. Philipp ist aufgeregt. Er ruft die angegebene Telefonnummer in Berlin an. Das Gespräch dauert nicht lange. Und? Wurde der Bankräuber gefasst? Was hat die Polizei gesagt? Rede schon, Philipp! Aisha, wir müssen uns gedulden. Ich soll heute Abend auf das Kommissariat kommen. Sie wollen mir Fotos von dem Bankräuber zeigen. Das wird ein langer Tag. Philipp ist enttäuscht. Er hatte auf Antworten gehofft. Samstag, 29. Mai gegen 19 Uhr. Kriminalhauptkommissar Richard Tauber zeigt Philipp mehrere Fotos. Herr Zufall, erkennen Sie jemand? Lassen Sie sich Zeit. Philipp sieht die Fotos aufmerksam an. Er traut seinen Augen nicht. Das darf doch nicht wahr sein, ruft er laut. Ich wusste, dass ich ihn kenne. Natürlich, wie konnte ich nur so blind sein? Er schlägt sich mit der rechten Hand an die Stirn. Der Kommissar sieht ihn erstaunt an. Was wussten Sie? Wen kennen Sie? Hier, den da. Ich weiß nicht genau, wie er heißt. Ich glaube, Oliver oder so ähnlich. Ich kenne ihn aus meinem Sportverein. Er ist dort Mitglied. Ein Angeber. Ist er der Bankräuber? So ist es. Er wurde gestern bei einem Banküberfall gefasst. Herr Zufall, Sie haben uns sehr geholfen. Wir informieren Sie, wenn wir mehr wissen. Natürlich überprüfen wir, ob Sie von dem Verdächtigen bedroht worden sind. Nachdem Philipp von dem Zwischenfall am Bahnhof berichtet hat, verlässt er erleichtert das Büro des Kommissars. Endlich keine Angst mehr. Die Ermittlungen haben ergeben, dass Oliver H. mehrere Male versucht hat, Philipp Zufall zum Schweigen zu bringen. Die Eltern von Aische akzeptieren mittlerweile den deutschen Freund ihrer Tochter. Inzwischen haben sie auch Philipps Eltern kennengelernt.